Und ja, ich zahle dir das Ticket in die Hölle. Kein Preis ist zu hoch, deine Reise beginnt jetzt begleitet vom Tod. Wo war der Sinn? Nur ich teilte mein Brot bis hierhin und nicht weiter. Besteige den Thron, ich bin Sonny Black, das hier wird nicht lustig. Das ist, was ich will, Bruder, glaub mir mal, ich muss nicht. Weil ich jeden kill, der mir aktuell den Nerv raubt. Mach mal keinen Film, Dicker, heute gehst du leer aus. Yeah, wer ist Gangster? Sie kehrt im Dupeach. Denn diese Fotzen haben mehr als nur eine Schelle verdient. Meine MPC ist legendär, 20 Jahre Story. Sag mir, welcher Penner hier hat Klassiker wie Sonny? Ich rauchte dieser Szene ihre Seele ein. Bordstein fressen mit den Zähnen und ich trete rein. Schleif einen Rohdiamanten zu nem Edelstein. Wegen euch werd ich nie wieder eine Träne weinen. Yeah, sie sagen, pass auf deinen Rücken auf und machen Auge, sie lügen, gehen ihre Lippen auf. Keine Mühe, euch fick ich auch. Genau wie früher drücke glühende Kippen auf euren Rippen aus. Yeah, sie sagen, pass auf deinen Rücken auf. Denken, meine Beine wären müde, doch ich geb nicht auf. Wer ist übel drauf, bin ich auch. Die Hölle wartet, ja, ich zahle für jeden, der noch ein Ticket brauch. Habibi, wir schießen mit Blei, darum tragen unsere Feinde Kevlar. Weiße Rocks in den Socken, so wie Reinhold Messner, yeah. Lila Batzen für Mama, weil sie es nicht leicht hatte. Messerstechereien in meiner Polizeiakte, Schrotflinte abgesägt. Der erste Schuss sitzt, guck, ich komm in deine Wohnung, werd alles nehmen. Ra, weil wir rot sehen, durchdrehen, AMG. Dope, Baller, Nase, Schnee, Roadrunner, Adi Day. Fick auf alles, wenn ich Streit mache, Blackout. Tunnelblick, halbe Stunde später nehm ich Speck auf. 23 Jahre und ich stapel das Geld auf dem Glastisch, als wär's das Normalste der Welt, yeah. Scheiß auf die perfekte Schiene, ich verdiene schneller. Produziere nur noch Hits im Bushidos Keller. Wir gehen das erste Mal in den Knast unter 18. Press die 9 Milli in dein Kackface, 18. Yeah, sie sagen, pass auf deinen Rücken auf und machen Auge, sie lügen, gehen ihre Lippen auf. Keine Mühe, euch fick ich auch. Genau wie früher drücke glühende Kippen auf euren Rippen aus, yeah. Sie sagen, pass auf deinen Rücken auf. Denken, meine Beine wären müde, doch ich geb nicht auf. Wer ist übel drauf, bin ich auch. Die Hölle wartet, ja, ich zahle für jeden, der noch ein Ticket braucht.